Das Leben ein Traum. Zweiter Aufzug. Zimmer im königlichen Palast. Der König und Clotald treten auf. Clotald, alles, wie du es befohlen, ist ins Werk gestellt. Basilius, erzähle mir, Clotald, wie es geschah. Clotald, auf die Art, Herr, ist's geschehen, nämlich durch den Lindentrank, welchen du aus manchen seltnen Spezereien verfertigen ließest, die mit Kräutern sich vermengten, deren herrliche Gewalt und geheimnisvolle Kräfte so die menschliche Vernunft lähmen, rauben und entfremden, daß der Mensch lebendiger Leichnam wird durch sie und deren heftge Wirkung dem vom Schlaf befallnen Sinn und Seelenkraft entwendet. Unnütz wäre der Beweis, daß dies wirklich kann geschehen, da uns die Erfahrung, Herr, ja so oft davon belehrte, da die Arzneikunst sicher von natürlichen Mysterien voll ist, da es weder Stein, Tier noch Pflanze gibt auf Erden, so nicht seine festbestimmte Eigenschaft besitzt. Und ferner glückt es unserer Menschenbosheit, tausend Gifte zu erspähen, welche tödlich sind. Wie soll's nicht bei Ermäßigung ihrer Kräfte, da es Gifte gibt, die töten, Gifte geben, die beschläfern, allen Zweifel, ob die Sache möglich sei, beiseite setzend, da Vernunft und Augenschein den Beweis bereits gegeben, stieg ich mit dem Schlummertrank aus Mandragora verfertigt Opium und Bilsenkraut nieder in den engen Kerker Sigismunds und sprach mit ihm eine Zeit lang von den ernsten Wissenschaften, deren Kunde ihm des Himmels und der Berge schweigende Natur verlieh, die auf wundervollem Wege ihn der Vögel und des Wildes einfache Rhetorik lehrte. Um den Geist ihm zu erhöhen zu dem großen Unternehmen, das du vorhast, wähl dich nun mir zum Gegenstand die Schnelle eines königlichen Adlers, der des Windes Bahn verschmähend mit gewaltgem Flügelschlage zu des Feuers höchsten Sphären als entfesselter Komet sich erhob, als Blitz von Federn. Preisend seinen stolzen Flug sprach ich, du bist wirklich Herrscher aller Vögel, drum ist's billig, über alle dich zu setzen. Mehr bedurft es nicht bei ihm, weil er, wenn man im Gespräche nur die Majestät berührt, gleich mit Stolz und Ehrgeiz redet. Denn zu allen großen Dingen treibt, befeuert und erreget ihn sein Blut, und also sprach er. Gibt's auch in der vielbewegten Republik der Vögel solche, die sich andern unterwerfen? Ja, indem ich dies betrachte, find ich Trost in meinem Elend, denn zum Mindesten, wenn ich diene, macht mich nur der Zwang zum Knechte, und nie würd ich mich freiwillig einem andern untergeben. Kaum nun sah ich ihn durch dieses alte Thema seines Schmerzens schon entflammt, so bot ich ihm jenen Schlummertrank, und eben floß der Saft ihm aus der Schale in die Brust, als seine Seele gleich dem Schlummer wich, indem durch die Adern ihm und Nerven kalter Schauer rann, so daß ich, wäre mir nicht kund gewesen, es sei scheintot, zweifeln mußte, ob er lebe. Jene Männer kamen nun von dir beauftragt zur Vollendung deines Werkes, die ihn schnell in einem Wagen brachten zu den Schlossgemächern, wo die Majestät und Hoheit seiner Abkunft angemessen schon ihn zu empfangen harrte. Ruhend dort auf deinem Bette wird er, wenn des Schlafs Betäubung nun verloren ihre Kräfte, gleich dir selbst, wie du befiehlst, hoher Herr, bedienet werden. Und wenn mein Gehorsam tun dich verbinden kann zur Spende irgendeines Lohns, so bitt ich, o vergib mir mein Erfrechen, dieses nur, daß du mir sagest, was dich trieb, auf diesem Wege deinen Sohn hieher zu bringen. Basilius. Dieser Zweifel, den du hegest, ist gerecht, Clotald, und dir ganz allein will ich ihn heben. Sigismunden, meinem Sohne, droht der Einfluss seines Sternes, wie ihr wisst, mit tausendfachen Unglücksfällen und Verbrechen. Nun versuche ich, ob der Himmel, der unmöglich Lügen redet und uns überdies der Proben seiner Strenge genug gegeben, durch des Prinzen wild Gemüt sich nicht mindestens mag besänftgen oder mäßgen und besiegt durch Verstand und Mut sich selber widerrufen. Denn der Mensch überwältigt doch die Sterne. Dies zu prüfen, bracht ich ihn hierher, daß er sich erkenne, meinen Sohn und des Gemütes Neigung auf die Probe stelle. Wenn er mutig sie besieget, soll er herrschen, doch entdeckt er sich als grausam und tyrannisch, send ich ihn zurück zum Kerker. Aber, fragst du jetzo wohl, war es dieser Probe wegen nötig, ihn auf solche Weise und im Schlaf hierher zu senden? Auch auf dieses hab ich Antwort, gänzlich dich zufriedenstellend. Wenn der Prinz als meinen Sohn heute sich erkennt und fände morgen sich zurückgeworfen ins Gefängnis und ins Elend, müßt er wohl bei seiner Art der Verzweiflung sich ergeben, denn wohl wissend, wer er sei, woraus könnt er Trost sich nehmen? Doch nun wird im schlimmsten Fall eine Tür uns offen stehen, wenn man sagt, was er erblickte, sei geträumet. Hiebei stellen zur Erwägung sich zwei Stücke. Seine Denkungsart fürs Erste, denn so wie er sinnt und denkt, wird erwacht er sich benehmen, und fürs Andere seine Tröstung, denn obwohl er jetzt als Herrscher sich erblicket und hernach wiederkehrt in seinen Kerker, kann er denken, daß er träumte. Und recht hat er, dies zu denken, denn in dieser Welt, Clotald, träumen alle, die da leben. Clotald. Gründe würden mir nicht mangeln, um zu zeigen, daß du fehlest, doch nun gibt es keinen Ausweg, und wie alle Zeichen melden, scheint der Prinz erwacht zu sein und bereits sich uns zu nähern. Basilius. ich entferne mich, du sollst als sein Führer zu ihm treten und von aller der Verwirrung, welche seinen Sinn umdämmert, durch die Wahrheit ihn befreien. Clotald, also willst du mir gewähren, alles ihm zu sagen? Basilius, ja, denn er wird die Wahrheit kennend, wenn er die Gefahr erblickt, eher sich vielleicht bezähmen. Ab. Clarin tritt auf. Clarin für sich. Um den Preis vier derber Stöße, die der Einlaß mir bei jenem Rotrock von Hatschier gekostet, dem sein Dienstkleid half zum Bärtchen, bin ich hier zu sehen, was vorgeht, denn fürwahr kein sicherer Fenster gibt's als solches, das ein Mensch selber bei sich führt, und eben den Kassierer viel zu bitten, weil man ja bei allen Festen nur hindurch zu gucken braucht, ohne Grämen oder Schämen. Clotald für sich. Dieses ist Clarin, der Diener jener Armen, Himmel, jener, die als Mäklerin des Unglücks meine Schmach nach Polen schleppte. Laut. Was gibt's Neues, Freund? Clarin. Das gibt's, Herr, dass deine milde Seele fest entschlossen, meines Fräuleins Schimpf zu rächen, sie beredet, Frauenkleidung anzuziehen. Clotald. Gut ist's, denn für Leichtsinn gelten konnte sonst ihr Tun. Clarin. Das gibt's, dass sie ihren Namen wechselnd und sich deine Nichte heißend sich erhob zu solcher Ehre, dass als Dame sie im Schloss in Estrellas hoher Nähe lebt. Clotald. Gut ist's, dass ich die Rechnung ihrer Ehr itzt auf mich nehme. Clarin. Das gibt's, dass sie nunmehr wartet bis zur Rettung ihrer Ehre, Zeit und Anlass dir sich zeigt. Clotald. Wohl ist der Entschluss der beste, denn gewiß kann nur die Zeit glücklich dies Geschäft vollenden. Clarin. Das gibt's, dass man sie als Fürstin hier bewirtet und verehret, weil sie gilt für deine Nichte, und dass ich vor Hunger sterbe, bin ich gleich mit ihr gekommen, dass kein Mensch an mich gedenket, noch erwägt, ich sei Clarin, und wenn ein Clarin trompetet, kann er, was geschieht, verraten an Basil Astolf Estrella. Denn fürwahr, Clarin und Diener sind zwei Dinge, die sich selten gut mit dem Geheimnis stehen, und vielleicht, wenn aus den Händen die Verschwiegenheit mich lässt, kann von mir das Sprüchlein gelten, heller, wann der Tag erschien, schmettert kein Clarin. Clotald. Deine Klag ist wohl gegründet, ich will dich zufriedenstellen und indes bediene mich. Clarin. Ha, schon lässt der Prinz sich sehen. Musik und Gesang. Sigismund tritt auf in sichtbarem Erstaunen, von Dienern umgeben, die ihm Kleidungsstücke reichen. Sigismund. Was, o Himmel, muß ich schauen, Himmel, was muß ich entdecken? Ich bestaun's mit wenig Schrecken, doch nur zweifelnd kann ich trauen, ich in reich geschmückten Zimmern wo Brokat und Seide prangen, ich von Dienern rings umfangen, die so stolz und herrlich schimmern, ich auf einem Bett erwacht von so fürstlichem Gepränge, ich bedient von solcher Menge, die mich schmückt mit solcher Pracht. Traum dies nennen wäre Täuschung, denn mein Wachen ist mir kund. Bin ich denn nicht Sigismund? Gib, o Himmel, mir Enttäuschung, sage mir, indes die blinde Nacht des Schlummers mich umschwebte, welches Wunder ich erlebte, daß ich nun mich hier befinde. Doch wozu kann Grübeln frommen, kann ich auch das Wie nicht fassen, mich bedienen will ich lassen, und was kommen will, mag kommen. Erster Diener zum Zweiten. Wie er nur so grämeln kann. Zweiter Diener. Wer denn wird's, der solche Sachen hätt erlebt, nicht auch so machen? Clarin beiseite. Ich. Zweiter Diener zum Ersten. Geh hin und red ihn an. Erster Diener zu Sigismund. Soll man weiter singen? Sigismund. Nein, lasst das Singen unterbleiben. Erster Diener. Dir die Grillen nur vertreiben, dich erheitern wollt ich. Sigismund. Kein solcher weichlicher Gesang kann Erheitrung mir verschaffen, Kriegsmusik, Geklirr der Waffen, das nur ist mir froher Klang. Clotald, sich Sigismund nähernd. Reiche deine Herrlichkeit mir zum Kuss die hohe Rechte, als dem ersten deiner Knechte, welcher Huldigung dir weiht. Sigismund beiseite. Wie? Clotald, der mich zuvor dort im Turm so hart behandelt, ganz in Ehrfurcht umgewandelt. Himmel, was geht mit mir vor? Clotald. Glaublich ist's, daß deine Seele durch die plötzliche Vertauschung deines Zustands in Berauschung sich mit tausend Zweifeln quäle. Darum, wenn es möglich ist, will ich alle nun vernichten und zuvörderst dir berichten, daß du Polens Erbe bist. Blieb bis diesen Augenblick in Verborgenheit dein Leben, so geschah's, um nachzugeben dem ungütigen Geschick, welches fürchterliche Dinge diesem Reiche prophezeit, wenn der Krone Herrlichkeit deine hohe Stirn umfinge. Hoffend nun, daß dir erliegen werde der gestirne Wut, denn des Mannes festem Mut glückt es wohl, sie zu besiegen, hat man in der stillen Nacht aus dem Turme, wo du lebtest, während du im Schlummer schwebtest, dich in den Palast gebracht. Bald wird vor dein Angesicht der Monarch, dein Vater, eilen und dir weitere Kund erteilen. Sigismund. Ha, Verräter, Bösewicht, was bedarf ich weitere Kunde, da mir kund ist, wer ich bin? Zeigen will ich meinen Sinn, meine Macht noch diese Stunde. Gegen deines Vaterlandes Wohlfahrt hast du so gefehlt, daß du mich mir selbst verhehlt, widerrechtlich dieses Standes mich beraubend. Clotald. Weh mir Armen. Sigismund. Das Gesetz hast du betrogen, deinen König frech belogen, mich misshandelt ohn Erbarmen. König und Gesetz und ich haben drum für solch Verderben hier durch meine Hand zu sterben, dich verdammt. Er will ihn anfallen. Zweiter Diener, ihn abhaltend. Herr, Sigismund, hindere mich keiner, sag ich, nie gelingen wird's euch, und, so wahr Gott lebt, jeder, der mir widerstrebt, soll aus diesem Fenster springen. Zweiter Diener, flieh, Clotald, Clotald, o wehe dir, dass du so vor Hochmut schäumest und erkennst nicht, dass du träumest. Ab. Zweiter Diener zu Sigismund. Überlege, Sigismund. Fort von hier, zweiter Diener. Seinem König fügt er sich, Sigismund. Sprach der König wieder recht, tat er, sich zu fügen schlecht, und sein Herr und Fürst war ich. Zweiter Diener. Ob er wohl, ob übel tat, darauf ziemt ihm nicht zu sehen. Sigismund. Übel scheint's mit euch zu stehen, dass ihr euch so frech mir naht. Clarin, sich nähernd. Trefflich redet unser Herr, und sehr übel handelt ihr. Zweiter Diener. Wer gab diese Freiheit dir? Clarin. Nun, ich nahm sie eben. Sigismund. Wer bist du? Sprich. Clarin. Ein Naseweis und das Haupt von diesen Gecken. Solch ein Hans in allen Ecken, wie die Welt sonst keinen weiß. Sigismund, du allein gefällst von allen mir, die ich bis jetzt gefunden. Clarin, ha, an allen Sigismunden hab auch ich ein groß Gefallen. Astolf tritt auf. Astolf, Sigismund begrüßend. Heil dem Tage tausendmal, wo mein Prinz ihr euch enthüllet, Sonne Polens, und erfüllet gleich der morgenröte Strahl dieses Landes heitre Lüfte mit dem Glanz der reinsten Wonne, denn ihr steiget wie die Sonne aus dem Schoß der Bergesklüfte, steigt hinan, und weil der Polen Diadem so spät euch schmückt, so bewahrt es hoch beglückt, umso später. Sigismund, Gott befohlen, Astolf, nur, dass ihr mich nicht gekannt, mag Entschuldigung euch gewähren, mich so wenig hier zu ehren. Wisst, ich bin Astolf genannt, Moskaus Fürst und euer Sippe, gleich sei unser beider Recht. Sigismund, Gott befohlen, sagt ich, sprecht, tat euch Unglimpf meine Lippe? Nun, da ihr so unverhohlen prahlend meinen Gruß verschmäht, sag ich denn, wenn ihr mich seht, künftig wohl, Gott nicht befohlen. Zweiter Diener, eure Hoheit mag betrachten, daß, wie einst im Bergrevier, ihr verfuhrt mit allen hier, doch Astolf ist mehr zu achten. Sigismund, mich verdroß, wie er vorher sich so stolzer Red erkeckte und sogleich sein Haupt bedeckte. Zweiter Diener, er ist vornehm, Sigismund, ich noch mehr. Zweiter Diener, bei dem allen wär es gut, daß ihr mehr den Herzog ehret als die andern. Sigismund, was gewähret euch so frechen Übermut? Estrella tritt auf. Estrella, Sigismund begrüßend. Eure Hoheit sei willkommen, tausendmal auf diesem Thron, der zu langer Sehnsucht Lohn dankbar jetzt euch aufgenommen. Mögt ihr, wie der Neid auch schmäle, ihn so lang in Heil bewahren, dass euer Leben nicht nach Jahren, nach Jahrhunderten sich zähle. Sigismund zu Clarin. Wer ist diese Schönheit, sprich, die in menschlicher Gestalt übet göttliche Gewalt, sie zu deren Füßen sich senkt des Himmels Glanz und Wonne? Clarin. Deine Muhm Estrella lerne kennen, Prinz in diesem Sterne. Sigismund. Sprich vielmehr in dieser Sonne. Zu Estrella. Glück ist euer Glückwunsch, mir zu dem Glück, das mir geschehen. Doch nur weil ich euch gesehen, ziemt sich dieser Glückwunsch hier. Für dies hohe Glück allein, das ich unverdient bekommen, werd euer Glückwunsch angenommen, Stern, vor dem der hellste Schein aller Himmelslichter dunkelt, wenn ihr aufgeht, klar und heiter, sagt, was bleibt der Sonne weiter, da ihr früh am Morgen funkelt, lasst mich küssen diese Hand, wo der Tag mit gier'gen Strahlen Klarheit schlürft aus Schneepokalen. Estrella, höflich seid ihr und galant. Astolf beiseite, reicht sie ihre Hand ihm willig, ist's mein Tod. Zweiter Diener beiseite, es kränkt Astolfen, doch vielleicht wird ihm geholfen. Zu Sigismund. Herr, bedenk, es ist nicht billig, nimmst du solche Freiheit dir, da Astolf. Sigismund. Hielt ich nicht kaum eure Frechheit erst im Zaum? Zweiter Diener. Nur was recht ist, sag ich. Sigismund. Mir ist dies alles zur Beschwer, was im Weg ist meinem Trachten, kann ich nicht für recht erachten. Zweiter Diener. Doch du sagtest, Herr, vorher, dass man in gerechten Sachen müsse Dienst und Folge leisten. Sigismund. Doch ich sagt auch einen Dreisten, der mir Ärger sucht zu machen, lass ich aus dem Fenster springen. Zweiter Diener. Leuten meiner Art kann dies nimmermehr geschehen. Sigismund. Gewiß, nun bei Gott, ich will's vollbringen. Er faßt ihn in die Arme und trägt ihn hinaus. Die andern, bis auf Astolf und Estrella, folgen ihm und kommen hernach mit ihm zurück. Astolf. Welchen Frevel muß ich sehen? Estrella. Eilet alle, wehrt ihm ab. Ab. Sigismund kommt zurück. Vom Altan ins Meer hinab fiel er. Konnt es doch geschehen. Astolf. Künftig größern Zeitraum lasst euch bei eurem rauen Walten, Tier und Menschen ja verhalten sich wie Wildnis und Palast. Sigismund. Künftig sollt euer kühnes Wagen solche raue Wort erwählen, könnte leicht der Kopf euch fehlen, um den Hut darauf zu tragen. Astolf geht ab. Der König tritt auf. Basilius. Was gibt's hier? Sigismund. Nichts oder wenig, einen, der mir allzu sehr lästig war, warf ich ins Meer. Clarin, leise zu Sigismund. Merke wohl, dies ist der König. Basilius. kaum gelöst von deiner Kette, warst du schon zum Mörder hier. Sigismund. Ei, er wettete mit mir, aber ich gewann die Wette. Basilius. Da ich mit der Hoffnung kam, Prinz, es werde dir gelingen, Stern und Schicksal zu bezwingen, füllt mich nun mit bitterm Gram dieses wilde, rohe Wesen, und das gleich die erste Tat auf dem kaum betretenen Pfad ein so schwerer Mord gewesen. Kann ich nun noch mit Verlangen dich umarmen, treu und warm, da ich weiß, daß schon dein Arm Unterricht von dir empfangen, wie man tötet? Wer kann schauen furchtlos einen Dolch, der eben blutgewunden hat gegeben? Wer betritt wohl ohne Grauen eine Stätte, wo die Spur frischen Mords in blut'gen Zeichen noch sich weist? Denn ihr zu weichen zwingt den Stärksten die Natur. So, da ich in deinen Armen Todeswerkzeug seh, und dort jenen blutbefleckten Ort, graut es mir, dich zu umarmen, und den Wunsch, dich mit den Netzen meiner Liebe zu umschlingen, wag ich nun nicht zu vollbringen, denn dein Arm macht mir Entsetzen. Sigismund. Missen kann ich die Umarmung, wie ich sie gemißt bisher, denn ein Vater, der so sehr sich entäußert der Erbarmung, daß sein Herz in Stein verwandelt, mich von seiner Seite reißt, mich als Tier erziehen heißt, mich als Ungeheuer behandelt und zum Tode mich bestimmt, mag nur die Umarmung weigern, wenig kann's mein Elend steigern, da er mir die Menschheit nimmt. Basilius. Wär ich doch, um meinem Sohn sie zu geben, nicht gekommen, daß ich nicht gesehn, vernommen, seine Frechheit, seinen Hohn. Sigismund. Nie hätt ich mir Klag erlaubt, wenn du sie mir nicht gegeben, doch du gabst sie, deshalb eben klag ich, daß du sie geraubt, denn obwohl das Geben kann für die schönste Handlung gelten, ist es um so mehr zu schelten, geben erst und nehmen dann. Basilius. Solchen Dank muß ich empfangen, daß du, der Gefangner war, dich als Fürsten siehst. Sigismund. Fürwahr? Dafür kannst du Dank verlangen, alt und kraftlos wie du bist, du tyrannischer Despot, gibst du mir durch deinen Tod mehr wohl, als was mein schon ist? Vater bist du mir und König, drum wird diese Größe und Pracht durch Gesetz und freie Macht der Natur mir untertänig. Drum, obwohl nun anerkannt, brauch ich Dank dir nicht zu zahlen. Ja, ich könnte Rechnung wallen für die Zeit, da du entwandt Freiheit mir und Ehr und Leben. Und so rat ich, danke mir, will ich dennoch nichts von dir, denn mein Schuldner bist du eben. Basilius. Ha, verwegnes wildes Rasen, wahrhaft zeigt der Himmel sich, auf ihn selbst beruf ich mich, Tor, von Hochmut aufgeblasen. Und obwohl du nun dich kennest und der Täuschung Macht entgehst, und obwohl du da nun stehst, wo du dich den Ersten nennest, doch gib meiner Warnung Raum, sei der Demut nun beflissen, denn vielleicht, trotz deinem Wissen, daß du wachst, ist dies ein Traum. Ab. Sigismund. Was ich sah mit wachem Sinn, wäre nur ein Traumgewühle? Nein, kein Traum, ich weiß, ich fühle, was ich war und was ich bin. Fühlst du Reue jetzt und Scham, ist's für dich nur um so schlimmer. Denn ich kenne mich und nimmer, trotz dem Seufzen, trotz dem Gram, raubst du mir's, dass ich geboren, Erbe dieses Throns zu sein. Und sahst du mich schwach und klein hinter jenes Kerkers Toren, war ich damals selber mir fremd in meinem dumpfen Sinn. Doch nun weiß ich, was ich bin, ein Gemisch von Mensch und Tier. Rosaura tritt auf in Frauenkleidung. Rosaura für sich. Ich folg Estrellas Wegen und fürchte sehr, Astolf kommt mir entgegen, denn nimmermehr erfahren darf dieser, wer ich bin, noch mich gewahren. Nur so ist, sagt Clotald, mein Ruf geborgen, ihm will ich ohne Sorgen mich ganz vertrauen, denn ihm verdank ich eben, daß ich hier Schutz erlangt für Ehr und Leben. Clarin zu Sigismund. Was ist dir von dem allen, daß du hier sahst, am meisten aufgefallen? Sigismund. Erstaunen mir bereitet hat nichts. Ich war auf alles vorbereitet, doch müßt ich eines schauen mit Staunen und Bewundrung, wär's der Frauen namloser Reiz. Gelesen hab ich in einem Buch, das mein gewesen, was Gottes Kunst am herrlichsten bewähre, das sei der Mann, die Welt in kleiner Sphäre. Doch ist es, sollt ich meinen, das Weib, weil sie ein Himmel ist im Kleinen und ihn an Reiz besieget, so weit der Himmel von der Erde lieget. Zumal die ich hier sehe. Rosaura für sich. Prinz Sigismund ist hier, geschwind, ich gehe. Sigismund. Halt, Schönste, sei nicht bange, den Aufgang füge nicht zum Niedergange, beim ersten Schritt entfliehend, denn Auf- und Niedergang zusammenziehend, Frühlicht und Abend dunkel, verlöschest du des hellen Tags Gefunkel. Doch wie, was muß ich schauen? Rosaura. Ich seh es auch, ich glaub's und kann nicht trauen. Sigismund. Ich sah an andern Orten schon diesen Reiz. Rosaura. Die Pracht und Größe dorten sah ich einmal umgeben von engem Kerker. Sigismund. Ja, ich fand mein Leben. Weib, alle Huldigungen des Manns hat dieser Name in sich verschlungen. Wer bist du? Zugestehen, müsst ich dir lieb, hätt ich dich nie gesehen. Nun bist du mir beschieden, denn sicher ist's, ich sah dich schon hienieden. Wer bist du? Wie dein Name? Rosaura. Verstellung gilt's. Ich bin Estrellas Dame, vom Stern ein schwacher Flimmer. Sigismund. O nein, die Sonne, sprich, von deren Schimmer Estrellas Stern sein Leben erhält, weil deine Strahlen Glanz ihm geben. Ich sah im Reich der Düfte der Rose Gottheit, Herrscherin der Lüfte, vom Blumenchor umfangen, als Kaiserin durch größere Schönheit prangen. Ich sah, daß die Gesteine des tiefen Schachts im kundigen vereine vorzogen den demanten und weil er heller strahlt ihn kaiser nannten. Ich sah vom sternenrate den ersten platz im ruhelosen staate dem morgensterne geben und ihn zum König der Gestirn erheben. In höhern Regionen sah ich im Hofstaat der Planeten thronen, die Sonne frei von Makel, des ew'gen Tages göttlichstes Orakel. Wenn bei Planeten, Sternen, Blumensteinen stets nun die schönsten obenan erscheinen, wie kannst du minderm Schimmer dich dienstbar zeigen und bist dennoch immer durch größerer Schönheit Wonne, Ros und Demant und Morgenstern und Sonne? Clotald tritt auf und bleibt im Hintergrunde. Clotald für sich. Ihn noch zu zähmen, darf ich wohl vertrauen, denn ich erzog ihn ja. Was muß ich schauen? Rosauren erblickend. Rosaura zu Sigismund. Mich rührt dein gütig Streben, mein redend Schweigen mag dir Antwort geben, denn, Herr, wo der Verstand sich blöde zeiget, da spricht am besten, wer am besten schweiget. Will gehen. Sigismund. Halt, gehe nicht von hinnen. Wie? Wolltest du so schleunig meinen Sinnen des Lichts Erquickung rauben? Rosaura, ich bitte, diese Gunst mir zu erlauben. Sigismund. Gehn mit so eilgen Schritten, das heißt, die Gunst sich nehmen, nicht erbitten. Rosaura, ich nehme sie, willst du sie nicht gewähren? Sigismund, in Rauheit wirst du meine Huld verkehren, denn so mir widerstreiten heißt, mir ein Gift für die Geduld bereiten. Rosaura, ob dieses Gift voll Strenge und Zorn und Wut auch die Geduld bezwänge, doch kann und darf's mitnichten die Achtung, die ich fordern muß, vernichten. Sigismund, ob ich's kann, zu lernen, werd ich die Scheu vor deinem Reiz entfernen, Unmögliches bezwingen ist meine Lust. Dort vom Altane springen, mußt einer heut trotz seinem Drauf bestehen, es könne nicht geschehen, und so nun mögt ich, um zu sehen mein Können, auch deiner Ehre solchen Sprung vergönnen. Clotald für sich. Er lässt sie nicht von hinnen, sein Rasen steigt, o Himmel, was beginnen, da wütendes Begehren zum zweiten Male droht, mich zu entehren? Rosaura, ha, nicht vergebens zagte dies arme Land, da man voraus ihm sagte von dir, solch wild erfrechen Wut, Mord, Verrat und jegliches Verbrechen. Doch kann sich anders zeigen, wem nichts vom Menschen als der Name ist eigen, wer stolz und übermütig, barbarisch, frech und menschlich grausam wütig aufwuchs bei rohem Wilde. Sigismund, ich zeigte dir vorhin so große Milde, um dich mir zu verpflichten und diese freche Schmähung zu vernichten, doch bin ich das, was deine Lippen nennen, so sollst du so bei Gott auch ganz mich kennen. Zum Gefolge, holla, entfernt euch alle, diesen Toren soll niemand nahen, schließt ab. Clarin geht mit den übrigen ab. Rosaura, ich bin verloren, o höre, Sigismund, den Barbaren zu bändigen, kannst du die Mühe sparen. Clotald für sich. O grässliches Verderben, ihn hindern muß ich schnell, und sollt ich sterben, hervortretend. Halt ein, o Herr, erwäge, Sigismund. Zum zweiten Mal machst du den Zorn mir rege, tollkühner Greis, verachtest du meinen Grimm, den du zu reizen trachtest? Wie bist du hergekommen? Clotald. Auf dieser Stimme Ruf, den ich vernommen, kam ich, um dir zu sagen, sei milder Prinz, willst du die Krone tragen und nicht, weil du beherrschest diese Räume, sei grausam, denn vielleicht sind dies nur Träume. Sigismund. Zur Wut wirst du mich führen, wagst du das Licht der Wahrheit anzurühren, dich tötend will ich schauen, ob's Traum, ob's Wahrheit sei. Er zieht den Dolch, Clotald hält diesen von sich ab, indem er niederkniet. Clotald. Dem Todesgrauen kann ich nur so entkommen. Sigismund. Die freche Hand vom Stahl hinweggenommen. Clotald. Nein, bis ich Hülf erhalten, die mich beschützt vor deines Grimmes walten, lass ich dich nicht. Rosaura. O Himmel! Sigismund. Los, Verräter, feindselger Greis, wahnsinniger Missetäter, sonst will ich ohne Erbarmen erwürgen dich mit meinen starken Armen. Sie ringen miteinander. Rosaura. Heran ihm beizustehen, ermordet wird Clotald. Ab. Astolf tritt auf, in dem Augenblick, da Clotald zu seinen Füßen hinfällt, und stellt sich zwischen beide. Astolf. Was muß ich sehen, Prinz, von so edlem Mute? So wolltest du mit fast erstarrtem Blute den hellen Stahl beflecken, eil in die Scheid ihn wieder einzustecken. Sigismund. Erst soll der Frevler büßen mit seinem Blut, ihn rötend. Astolf. Mir zu Füßen darf ihn kein Stahl erreichen, zum Heile soll mein Kommen ihm gereichen. Sigismund. Zum Tod gereich es dir, für das Verbrechen, das er an mir beging, will ich mich rächen durch deinen Tod. Er dringt auf ihn ein, Astolf zieht den Degen. Astolf. Mein Leben zu verteid'gen, kann nimmermehr die Majestät beleid'gen. Sie fechten. Der König Estrella und Gefolge treten auf. Clotald zu Astolf. Verletz ihn nicht, o Herr. Basilius. Hier bloße Degen? Estrella für sich. Weh mir, Astolf, was leid ich seinetwegen? Basilius. Was ward hier vorgenommen? Astolf. Nichts, hoher Herr, weil eben du gekommen. Sie stecken die Degen ein. Sigismund. Gar vieles, Herr, obwohl du kamst soeben, ich wollte diesem Alten hier ans Leben. Basilius. Empfandest du nicht Achtung vor grauem Haar? Clotald. Dies kommt nicht in Betrachtung, o Herr, es ist ja meins. Sigismund. Betörtes Wollen, ich sollte grauem Haar viel Achtung zollen, vielleicht, es kann geschehen, werd ich auch dieses mir zu Füßen sehen, denn wohl muß ich dich strafen, weil du so rechtlos mich erzogst als Sklaven. Ab. Basilius. Den Anblick dir zu rauben, versenk ich dich in Schlaf, dann magst du glauben, daß, was du hier erfahren, zum Heil der Welt nur leere Träume waren. Der König, Clotald und Gefolge gehen ab. Estrella und Astolf bleiben. Astolf. O, wie selten lügt das Schicksal, wenn es Missgeschicke meldet, denn so sicher stets im Schlimmen ist's, wie zweifelhaft im Bessern. Weise wär ein Astrolog, der nur immer Unglücksfälle prophezeite, denn kein Zweifel, daß sie immer Wahrheit werden. Auch an mir und Sigismunden läßt Estrella jetzt sich eben die Erfahrung und an beiden auf verschiedene Weis erkennen, denn von ihm weissagt es uns Unheil, Mord und Stolz und Härte, und es sprach in allem wahr, weil sich alles zeigt am Ende. Doch von mir, dem es beim Anblick dieses heitern Licht so herren, daß die Sonne macht zum Schatten und des Himmels Glanz zum Nebel, Glück und Segen, prophezeite Wonne, Beifall und Trophäen, sprach es schlimm und sprach es gut. Denn nur dann bewährt's sein Wesen, wenn es täuscht mit Gunst bezeigen und erfüllet mit Verschmähen. Estrella, ich betracht als reine Wahrheit alle diese Schmeichelreden, doch sie sind für jene Dame, deren Bild, Astolf, ihr zärtlich ließt an eurem Halse hangen, als ich euch zuerst gesehen, unter dem so ist, verdienet sie nur diese Liebesreden, lasst sie euch von ihr bezahlen, denn es gelten nicht als Wechsel vor der Liebe Tribunal Schmeicheleien und Versprechen, die man ausgestellt im Dienste andrer Damen, andrer Herrscher. Rosaura erscheint im Hintergrunde. Rosaura, die beiden erblickend für sich. Dank dem Himmel, daß zum Ziele meine bittern Unglücksfälle jetzt gelangten, denn wer dies siehet, kann vor nichts mehr beben. Astolf zu Estrella. Reißen will ich jenes Bildnis aus der Brust, um Raum zu geben deiner Schönheit holdem Bilde, weicht das Dunkel doch den Sternen, wie die Sterne selbst der Sonne, schnell es dir zu bringen, geh ich beiseite. O, verzeihe mir, Rosaura, diesen Unglimpf, denn Getrennte halten keine bessere Treue, wie die Frauen, so die Männer. Ab. Rosaura, hervortretend für sich. Ich vernahm kein einzig Wort, fürchtend, daß er mich bemerkte. Estrella, Rosauren erblickend. Komm, Astrea. Rosaura, meine Fürstin. Estrella, ich bin froh, daß du es eben warest, die hierher gekommen, denn nur dir entdeck ich gerne mein Geheimnis. Rosaura, dies gereicht deiner Dienerin zur Ehre. Estrella, du gewannst, obwohl, Astrea, ich seit kurzem erst dich kenne, schon die Schlüssel meiner Neigung drum, und weil ich so dich kenne, wag ich nun dir zu vertrauen, was ich oft mir selbst zu bergen suchte. Rosaura, deine Sklavin bin ich. Estrella, um mit kurzem dir's zu melden, Prinz Astolf, mein Vetter, genug ist's, meinen Vetter ihn zu nennen, denn gewisse Dinge lassen sich nicht sagen, als durch Denken wird sich bald mit mir verbinden, wenn das Schicksal sich bequemet, durch dies eine Glück allein so viel Unglück zu ersetzen. Mich verdroß, daß er am Tage seiner Ankunft das Gemälde einer Dame trug am Halse. Als ich nun darüber scherzte, ging er höflich und galant es zu holen, doch mich setzt es in Verwirrung, daß er nun kommen wird, es mir zu geben. Bleibe hier, und wenn er kommt, sag, er mög es dir behend'gen, weiter brauch ich nichts zu sagen. Du bist schön, du bist verständig, und die Liebe kennst du wohl. Ab. Rosaura. Wohl mir, wenn ich nicht sie kennte, hilf mir, Himmel, welches Weib, noch so klug und so bedächtig, würde sich zu raten wissen in so schrecklichem Gedränge? Gibt es jemand wohl hienieden, den des Himmels rauhe Härte mehr verflocht in schwere Leiden, mehr durch Mißgeschick bekämpfte? Was zu tun in der Verwirrung, wo unmöglich zu erspähen, scheint ein Mittel, das erleichtre, noch Erleichtrung, die mir helfe. Seit dem ersten Mißgeschicke ist, was vorgeht, was begegnet, stets ein neues Mißgeschick, denn einander selbst beerbend folgt dem ersten stets das zweite. Wie man von dem Phönix meldet, stammelt eines von dem andern, Leben aus dem Tode nehmend, und mit ihrer Asche bleibt immer da ihr Grab erwärmet. Feige seien die Mißgeschicke, sprach ein Weiser, denn man sehe keines unbegleitet kommen. Doch ich sage, sie sind Helden, denn sie schreiten immer vor, ohne je sich umzuwenden. Wem sie zum Geleite dienen, der kann alles unternehmen, denn er fürcht in keinem Falle, daß von ihm sie sich entfernen. Sagen darf ich's, denn bei allem, was im Leben mir begegnet, fand ich nie mich sonder Unglück, nie ermattet's, bis es endlich mich, verwundet vom Geschicke, wird im Arm des Todes sehen. Wehe mir, was soll ich tun in der Not, die jetzt mich ängstet? Sag ich, wer ich bin, so könnte leicht Clotald, dem doch mein Leben Schutz und Ehre hat zu danken, sich von mir beleidigt wähnen, denn er sagt mir, daß ich schweigend harren soll auf Hülf und Ehre. Sag ich, wer ich bin, Astolfen, nicht, und wird er hier mich sehen, wie verhehl ich mich vor ihm, denn wofern auch sich verstellen Stimme, Zung und Augen wollten, wird das Herz sie Lügner schelten. Was zu tun? Doch warum sinn ich, was ich tun soll, denn ich werde, wie ich auch mich vorbereite, alles überdenk und wäge, wenn der Augenblick erscheint, doch nur dem Gebot des Schmerzes Folge leisten, kann doch niemand seines Grams Gewalt beherrschen. Und da meine Seele zagt, eine feste Wahl zu treffen, wohl, so komme heut der Schmerz an sein Ziel, es komm ans Ende heut die Qual. Ich will auf einmal allem Zweifel und Bedenken mich entreißen, doch bis dahin steht mir bei, ihr hohen Mächte. Astolf tritt auf mit Rosauras Bilde. Astolf. Hier, Prinzessin, ist das Bildnis. Rosauren erkennend. Was erblick ich? Gott! Rosaura. Was setzet eure Hoheit in Erstaunen? Astolf. Dich, Rosaura, hier zu sehen. Rosaura. Ich, Rosaura? Eure Hoheit täuscht sich, mich für eine fremde Dame haltend, denn ich bin nur Astrea, nicht erwerben kann solch Glück, sich meine Demut in Verwirrung euch zu setzen. Astolf. Genug, Rosaura, sei der Täuschung, nimmer lügt ja doch die Seele, die in dir Rosauren liebt, sieht sie gleich in dir Astreien. Rosaura. Rätselhaft spricht eure Hoheit, und so kann ich nichts entgegnen, dies nur sag ich, daß Estrella gleich dem Stern der Venus glänzend mir befahl, an diesem Ort zu verweilen, bis ihr kämet, um von euch in ihrem Namen jenes Bildnis zu begehren, dessen unter euch gedacht und es selbst ihr einzuhändgen. So befahl Estrella mir, denn in allem stets, und wär es nur gering, und selbst mein Nachteil hat Estrella zu befehlen. Astolf. Glückt bei aller deiner Mühe doch, Rosaura, das Verstellen dir so schlecht, gebeut den Augen, die Begleitung abzumessen nach den Worten, denn nur Misston, Übelklang, erzeugt ein jedes so verstimmtes Instrument, daß die Falschheit einer Rede mit der Wahrheit des Gefühles sucht in Harmonie zu setzen. Rosaura. Ich erwarte, wie gesagt, nur das Bild. Astolf. Da bis ans Ende du die Täuschung denkst zu treiben, will ich täuschend Antwort geben. Sag, Astrea, der Prinzessin, weil ich sie so hoch verehre, schein es wenig höflich mir, nur das Bild, das sie begehrte, ihr zu senden, und deshalb, daß sie's achten mag und schätzen, send ich das Original, und du kannst es dann ihr geben, denn du trägst es ja schon bei dir, wie du selbst dich bei dir trägest. Rosaura. Wenn ein Mensch sich vorgenommen, standhaft, kühn, mit festem Streben irgend etwas zu vollbringen, folgt ihm, könnt er durch Verträge größern Vorteil auch erhalten, Schimpf und Schmach, wenn er's nicht endet. Nur ein Abbild soll ich bringen, brächt ich nun das Urbild, wär es auch mehr wert, ich bliebe doch stets beschimpft, und also gebe eure Hoheit mir das Bildnis, ich darf sonst nicht wiederkehren. Astolf. Wie dann? Geb ich's dir nun nicht? Kannst du's bringen? Rosaura greift nach dem Bilde. So, Verräter, lass es los. Astolf, es festhaltend. Vergebne Mühe, Rosaura. Ha, bei Gott, man soll's nicht sehen in den Händen einer andern. Astolf. Furchtbar bist du, Rosaura. Du verrätrich, Astolf. Nun genug, du bist ja mein, Rosaura. Ha, ich dein? Das lügst du, Frevler. Beide haben das Bildnis angefasst. Estrella tritt auf. Estrella, was ist dies? Astolf, Astrea. Astolf beiseite. Ha, Estrella. Rosaura beiseite. Lieb, o schenke mir Erfindung, um mein Bild mir zu verschaffen. Laut. Willst du, Herrin, wissen, was geschah, so mach ich dir es kund. Astolf. Halt ein, bedenke. Rosaura. Du befahlst mir, hier zu warten auf Astolf und ein Gemälde deinerseits von ihm zu fordern, und wie's oftmals pflegt zu gehen, daß Gedanken aus Gedanken sich erzeugen, kam mir eben, da ich so allein hier weilte, in den Sinn, weil von Gemälden du gesprochen, daß ich meines bei mir trug. Ich wollt's besehen, denn wer einsam ist, pflegt oft, sich mit Possen zu ergetzen. Und da fiel mir's aus der Hand auf die Erd. Astolf, der eben kam, dir jenes Bild zu bringen, hob es auf und denkt, so wenig dein Verlangen zu erfüllen, daß er, statt dir eins zu geben, auch das andere will behalten, denn durch Bitten nicht noch flehen, konnt ich meins zurückbekommen. Jetzt in Ungeduld entbrennend, wollt ich's nehmen mit Gewalt, jenes Bild in seinen Händen ist das meine, wirst du sehen. Sieh nur zu, es ist mir ähnlich. Estrella. Gebt das Bildnis wieder, Herzog. Sie nimmt es ihm weg. Astolf. Fürstin. Estrella. Es betrachtend. Wahrlich, das Gemälde ist nicht übel, muß ich sagen. Rosaura. Ist es meins? Estrella. Wer kann's verkennen? Rosaura. Fordre nun von ihm das andere. Estrella. Gibt ihr das Bild. Nimm dein Bildnis hier und gehe. Rosaura. Beiseite. Ha! Mein Bildnis hab ich wieder, mag nun, was da will, geschehen. Ab. Estrella. Gebt mir nun das andere Bild, denn obwohl ich nie mehr denke, euch zu sprechen noch zu sehen, will ich's doch in euren Händen nun nicht lassen, bloß vielleicht, weil ich einmal es begehrte, töricht genug. Astolf beiseite. Wie kann ich glücklich diesem harten Drang entgehen? Laut. Ob ich gleich, o schöne Fürstin, deinen Willen gern vollstreckte, kann ich doch das Bild nicht schaffen, das du wünschest, denn Estrella. Verräter, falscher, ungeschlachter Ritter, nun sollst du es nicht mir geben, denn du sollst auf keine Weise mich erinnern, wenn ich's nehme, daß ich's je von dir verlangt. Ab. Astolf. Höre, sieh, vernimm, bedenke. Ha, verwegene Rosaura, wie, woher, auf welchem Wege mußtest du nach Polen kommen, um uns beide zu verderben? Ab. Wilde Gegend mit dem Turme, wie im ersten Aufzuge, Sigismund, wie anfangs mit Fellen bekleidet und gefesselt, liegt auf dem Boden und schläft. Clotald tritt auf mit zwei Dienern und Clarin. Clotald. Mag er hier sich wiederfinden, heut sei Ende wie Beginn seines Stolzes. Diener, Sigismund fesselnd, wie vorhin will ich seine Kette binden. Clarin, möge nie dein Schlummer schwinden, Sigismund, dann siehst du nicht, welch Verderben dich umpflicht, denn der Glanz, der dich umgeben, war ein Schatten nur vom Leben, einer Todesflamme Licht. Clotald, einem so vernünft'gen Mann muß man eine Wohnung schenken, wo er in der Kunst zu denken ungestört sich üben kann. Zu den Dienern: He, ihr Leute, packt ihn an, eilt, ihn in den Turm zu bringen. Clarin: Warum mich? Clotald: Vor allen Dingen sind Clarinen zu bewachen, wissen sie geheime Sachen, dass sie nicht zu laut erklingen. Clarin: Will ich denn vielleicht ans Leben meines eignen Vaters? Nein. Warf ich denn ins Meer hinein jenen Ikarus, der eben vom Altane mußte schweben? Träum ich, schlaf ich? Sagt, wozu dort hinein? Clotald: Clarin bist du. Clarin: Daß ihr Zinke denn mich nennt, solch ein schmählich Instrument, hält gewiß die Zunge in Ruh. Die Diener bringen ihn in den Turm. Der König tritt auf, verkleidet. Basilius: He, Clotald! Clotald: Verkleidet hier? Seh ich eure Majestät? Basilius: Wie es Sigismunden geht, zu erfahren, wehe mir, trieb mich törichte Begier. Sage, wo ich ihn erblicke. Clotald: In dem vorgen Mißgeschicke sie den Armen dort verloren. Basilius: Ach, unselger Prinz, geboren in dem schlimmsten Augenblicke. Zu Clotald: Geh, ihn aus dem Schlaf zu stören, da durch jenen Schlummertrank Stärk und Mut ihm schon entsank. Clotald: Herr, er redet, ihn betören Träume, scheint es. Basilius: Lass uns hören, was ihm jetzt im Traum erschien. Sigismund, träumend: Gnädig nennt den Fürsten ihn, der Tyrannen zu verderben sich entschließt. Clotald soll sterben und mein Vater vor mir knien. Clotald: Mit dem Tode soll ich büßen. Basilius: Mich soll Schimpf und Schmach umgeben. Clotald: Rauben will er mir das Leben. Basilius: Liegen soll ich ihm zu Füßen. Sigismund, träumend: Lauter Jubel soll begrüßen auf dem weiten Erdenrund diesen Mut und allen kund werde, wenn nun bald der schwache Vater mir erliegt, die Rache des erhabnen Sigismund. Er erwacht: Doch wo bin ich, wehe mir. Basilius zu Clotald: Hier darf er mich nicht gewahren, doch du weißt, wie zu verfahren, dort verborgen horch ich dir. Er tritt zurück. Sigismund: Bin ich's wirklich selbst, der hier sich von Ketten sieht beschwert und zur Schmach zurückgekehrt? Seid ihr nicht mein Grab, ihr alten Mauern? Mag mich Gott erhalten, welch ein Traum ward mir beschert. Clotald für sich: Um das meinige zu tun, will ich jetzt mich zu ihm machen. Zu Sigismund: Ist es Zeit nun zu erwachen? Sigismund: Ja, Erwachenszeit ist nun. Clotald: Wie, den ganzen Tag zu ruhen ist dein Wille? Kann es sein, seit mein Blick nicht ohne Pein jenem Adler nachgeflogen und du ruhig hier verzogen, bist du nie erwachet? Sigismund: Nein, und auch jetzt noch wach ich nicht, denn, Clotald, so wie ich glaube, bin ich noch dem Schlaf zum Raube, und dies ist wohl kein Gedicht, denn war das ein Traumgesicht, was sich mir handgreiflich machte, so ist Trug, was ich betrachte. Doch dies kümmert mich nicht sehr, schlafend seh ich ja nunmehr, daß ich träumte, da ich wachte. Clotald: Nun, im Traume, was geschah? Sigismund: War es auch ein Traumgeflimmer, was ich träumte, sag ich nimmer, doch was ich erblickte, ja. Ich erwachte kaum und sah, grausam schmeichelndes Gesicht, mich auf einem Bett, das nicht an der Farbenglanz, dem reichen Frühlingsteppich durfte weichen, den der Mai aus Blumen flicht. Tausend Edle nahm ich wahr, die mich ihren Fürsten nannten, prächt'ge Kleider, Schmuck, Demanten, reichten sie mir kniend dar. Diese Ruh, in der ich war, hob sich zum Entzücken schier, ich erfuhr mein Glück von dir, denn ist hier mein Schicksal habe, war ich dort doch Polens Erbe. Clotald: Guten Lohn verliehst du mir. Sigismund: Nicht zu gut, denn für Verrat sucht ich mit vermessenem Streben, zweimal dir den Tod zu geben. Clotald: Gegen mich so raue Tat? Sigismund: Ich als einz'ger Herr im Staat folgte meiner Rachsucht trieben, nur ein Weib doch mußt ich lieben, und dies, glaub ich, war kein Trug, schwand doch alles rasch genug, aber dies ist mir geblieben. Der König geht ab. Clotald beiseite. Mit der innern Rührung Zeichen ging der König eben fort. Laut: Redend von dem Adler dort schliefst du ein, von seinesgleichen träumtest du, von Königreichen, doch auch träumen, den zu ehren, wäre billig, dessen Lehren suchten deinen Geist zu bilden, denn auch in des Traums Gefilden darf man recht tun, nicht entbehren. Ab. Sigismund: Dies ist Wahrheit, darum zäumen wollen wir den rauen Mut, diesen Ehrgeiz, diese Wut, wenn wir wieder einmal träumen. Wohl geschieht's, denn in den Räumen dieser Wunderwelt ist eben nur ein Traum das ganze Leben, und der Mensch, das seh ich nun, träumt sein ganzes Sein und Tun, bis zuletzt die Träum entschweben. König sei er, träumt der König, und in diesen Wahn versenkt, herrscht, gebietet er und lenkt, alles ist ihm untertänig, doch es bleibt davon ihm wenig, denn sein Glück verkehrt der Tod schnell in Staub, o bittre Not. Wen kann Herrschaft lüstern machen, der da weiß, daß ihm Erwachen in des Todes Traume droht? Auch der Reiche träumt, ihm zeigen Schätze sich, doch ohne Frieden, auch der Arme träumt hienieden, er sei elend und leibeigen, träumet, wer beginnt zu steigen, träumet, wer da sorgt und rennt, träumet, wer von Hass entbrennt, kurz auf diesem Erdenballe, träumen, was sie leben alle, ob es keiner gleich erkennt. So auch träumt mir jetzt, ich sei hier gefangen und gebunden, und einst träumte mir von Stunden, da ich glücklich war und frei. Was ist Leben? Raserei. Was ist Leben? Hohler Schaum, ein Gedicht, ein Schatten kaum. Wenig kann das Glück uns geben, denn ein Traum ist alles Leben, und die Träume selbst ein Traum.